Jeden Tag in dem Job, den sie nicht mag, und am Wochenende dreht sie ab. Sie macht sich ihr Haar, schminkt sich stark, nimmt ein Glas Sekt ins Bad, schaut in den Spiegel, trinkt und lacht. Sie ruft auch keinen an, macht das alles ganz spontan, dreht die Anlage auf und hört sich Lieblingssongs an. Checkt noch ein Facebook ab, wo wann und wie geht heute was. Dann geht sie los in die Stadt und shake heute ab. Yeah. Sie tanzt die ganze Nacht, bewegt sich, wie's ihr gerade passt, schaltet alles um sich ab, nur der Beat bleibt präsent. Sie ist so gut drauf, sie strahlt Freiheit aus, schaltet alles um sich ab, nur der Beat bleibt präsent. Yeah, sie tanzt die ganze Nacht, bewegt sich, wie sie gerade passt, schaltet alles um sich ab, nur der Beat bleibt präsent. Sie ist so gut drauf, sie strahlt Freiheit aus, schaltet alles um sich ab, nur der Beat bleibt präsent. Ich arbeite hart jeden Tag in dem Job, den ich nicht mag, und am Wochenende dreh ich ab. Ich mach mir den Bart, komm in Fahrt, nehm ein Bier mit ins Bad, schau in den Spiegel, trink und lach. Ich ruf auch keinen an, mach das alles ganz spontan, dreh die Anlage auf und hör mir diesen Song an. Check noch im Facebook ab, wo, wann und wie geht heute was. Dann geh ich los in die Stadt und shake heute ab. Yeah, ich tanz die ganze Nacht, beweg mich, wie's mir gerade passt, schalte alles um mich ab, nur der Beat bleibt präsent. Ich bin so gut drauf, ich strahl Freiheit aus, schalte alles um mich ab, nur der Beat bleibt präsent. Yeah, ich tanz die ganze Nacht, beweg mich, wie's mir gerade passt, schalte alles um mich ab, nur der Beat bleibt präsent. Ich bin so gut drauf, ich strahl Freiheit aus, schalte alles um mich ab, nur der Beat bleibt präsent. Während sie da shake, tanze ich mich langsam ran, tipp sie an, nehm ihre Hand und bitte sie um diesen Tanz. Sie sagt, sie hätte mich vorhin schon gesehen, ich hätte Funk, sie bezweifle nur, ob ich mit ihr mithalten kann. Und während sie da shake, tanze ich mich langsam ran, tipp sie an, nehm ihre Hand und bitte sie um diesen Tanz. Sie sagt, sie hätte mich vorhin schon gesehen, ich hätte Funk, sie bezweifle nur, ob ich mit ihr mithalten kann. Yeah, wir tanzen die ganze Nacht, bewegen uns, wie's uns gerade passt, schalten alles um uns ab, nur der Beat bleibt präsent. Wir sind so gut drauf, wir strahlen Freiheit aus, schalten alles um uns ab, nur der Beat bleibt präsent. Und yeah, wir tanzen die ganze Nacht, bewegen uns, wie's uns gerade passt, schalten alles um uns ab, nur der Beat bleibt präsent. Wir sind so gut drauf, wir strahlen Freiheit aus, schalten alles um uns ab, nur der Beat bleibt präsent. Yeah, yeah.